die göttliche komödie von dante das fegefeuer eilfter gesang o vater unser in den himmeln wohnend zwar nicht umschlossen doch durch größre liebe zu jenen ersten wirkungen dort oben gepriesen sei dein nam und deine stärke von jeder kreatur wie sich's gebühret daß deinen süßen duft man dankend rühme uns komme zu der frieden deines reiches weil aus uns selbst wir zu ihm hin nicht können wenn er nicht kommt so viel wir immer sinnen gleichwie den eignen willen deine engel hosanna singend dir zum opfer bringen so sei's auch bei den menschen mit dem ihren das manna gib das tägliche uns heute da ohn in dieser rauhen wüste rückwärts nur geht wer sich am meisten müht zu wandern und wie das übel welches wir erlitten wir jeglichem verzeihn o so verzeihe auch du voll güt uns aufs verdienst nicht schauend für unsere tugend die so leicht erlieget nicht durch den alten gegner in versuchung nein mach uns frei von ihm der so sie quälet die letzte bitte lieber herr verrichten wir für uns selbst nicht die wir's nicht bedürfen für jen allein die hinter uns geblieben so gingen sich und uns ein glücklich pilgern erflehend jene schatten von den lasten gedrückt gleich wie's im traum uns manchmal vorkommt verschiedentlich beängstet all im kreise und müd umher hier auf dem ersten simse sich von der finsternis der welt zu säubern spricht jenseits uns zum heil man stets was können für sie wohl diesseits jene tun und sprechen die da des wollens gute wurzel haben zu helfen ziemt's die flecken abzuwaschen die sie von dannen trugen so daß rein sie und leicht enteilen zu den sternen kreisen o wenn gerechtigkeit euch und erbarmen bald soll entlasten so daß ihr die schwinge bewegen könnt die euch nach wunsch erhebe zeigt an zu welcher hand es zu der stiege am nächsten und wenn's mehr denn einen pfad gibt lehrt den des abfall minder schroff uns kennen denn ob der wucht von adams fleisch damit er sich kleidet ist der mit mir kommt entgegen dem eignen willen karg im aufwärtssteigen von wem die worte kamen die auf jene so der sprach dem ich folgt entgegnet wurden war nicht zu unterscheiden zwar doch hörte man sagen rechter hand kommt auf dem strande mit uns dort werdet ihr den aufgang finden der zu ersteigen ist lebend'gen möglich und wenn ich nicht behindert wär vom felsen der meinen stolzen nacken niederzwinget drob ich das antlitz tief gebeugt muß tragen würd ihn ich der noch lebt und sich nicht nennet betrachten um zu sehn ob ich ihn kenne und mitleid ob der last in ihm zu wecken lateiner war ich selbst ein mächt'ger tuskier wilhelm aldobrandesco mein erzeuger nicht weiß ich ob sein nam euch je erreicht hat das alte blut die ritterlichen taten der ahnherrn machten mich so übermütig daß unser aller mutter schier vergessend ich jeden so verachtete daß drüber ich starb wie die sieneser wissen wie es in campagnatico jedwedes kind weiß humbert bin ich und schaden hat der hochmut mir nicht allein getan denn all die meinen hat er mit sich ins unglück fortgerissen und hier muß seinethalb die last ich tragen solang ich gott genug getan nicht habe weil ich's nicht lebend tat hier bei den toten mein angesicht beugt ich zuhorchend nieder und einer nicht der eben sprach aus ihnen wand unter dem gewicht sich das ihn hemmte und sah mich und erkannte mich und rufte die augen nur mit müh auf mich geheftet mir zu der ganz gebeugt mit ihnen hinging o sprach ich jetzt bist du nicht Oderisi agubius stolz die ehre jener kunst nicht die zu paris man nennt illuminieren o bruder sprach er schöner lächeln blätter die franco bologneses pinsel färbet ganz ist jetzt sein die ehre mein nur teilweis wohl wär ich so bescheiden nicht gewesen weil ich noch lebt ob der gewalt'gen gierde die nach vortrefflichkeit mein herz erfüllte für solchen stolz bezahlt man hier die buße und noch wär hier ich nicht hätt ich da sünd'gen ich konnt annoch mich nicht zu gott gewendet o eitler ruhm des menschlichen vermögens wie kurz das grün an deinem wipfel dauert wenn eine rohe zeit auf dich nicht folget das feld zu halten glaubte Cimabue als Maler, jetzt nennt alles Giottos Namen, so daß den Ruhm des andern er verdunkelt. So hat der Sprache Preis dem einen Guido der andere geraubt, und wohl geboren mag einer sein, der beide jagt vom Neste. Der Lärm, den in der Welt man macht, nichts ist er als Windeswehn, bald hier, bald dorther kommend, das Namen tauscht, weil's Himmelsgegend tauschet. Bleibt dir mehr Ruhm, wenn alt das Fleisch du abstreifst, als wenn du wärst gestorben, eh kling, kling, du und Habschen, noch verlernt, nach 1000 Jahren, was im vergleich zur ewigkeit doch kürzer ist als ein wimperschlag zu jenes kreises umlauf der sich am spätsten krümmt im himmel der welcher hier vor mir vom weg so wenig zurücklegt hat durchtönt einst ganz toscana und jetzt raunt kaum von ihm man in siena drin er geherrschet als vernichtet worden die florentinsche wut die stolz gewesen zu jener zeit wie jetzt sie ist verworfen nachruhm bei euch ist gleich dem grün des grases das kommt und geht und das dieselbe sonne entfärbt durch dies der erd erst frisch entsproßte und ich zu ihm es flößt dein wahres wort mir fein demut ein des stolzes blähn mir ebnend doch wer ist der von dem du grade sprachest er drauf es ist dies provenzan salvani der hier zu finden weil er sich vermessen siena ganz in seine hand zu bringen so ging er und geht jetzt noch sonder ruhe seitdem er starb denn solche münz entrichtet als sühnung wär zu keck jenseits gewesen und ich wenn jener geist der bis zum rande des lebens mit der reu hat angestanden dort unten weilt und nicht hierher gelanget sofern ihm nicht ein fromm gebet ist hilfreich eh so viel zeit verstreicht als er verlebet wie ward denn dem gewährt hierher zu kommen zu seines größten ruhmes zeit sprach jener geschah's daß ungescheut er auf siennas marktplatz sich setzte jeder scham entsagend und dort um aus der qual den freund zu retten die er erduldete in karls gefängnis tat er was alle puls ihm beben machte mehr sag ich nicht und weiß ich spreche dunkel doch wenig zeit verläuft eh deine nachbarn so tun daß du dir's wirst erklären können dies werk hat jenen bann für ihn gehoben. Ende von 11. Gesang.